besonders anders, bin ich willig mehr. Bin mir ordentlich, dass du neu, ich geh hier. Hast dich nicht bei den coolen Schweine, für ist das neu. Rap ist voll jeder Mann, jetzt in der Zeit. Lass dich für das Tor bestehen, hab für einen Zeit. Die Film und Kiss steht noch in die Fresse rein. Die Jungs wie eben, Chuck ist auf, ja, wie gar nicht weg. Das Elder steht für den Tick-Tock, nur dann langweilig. Das ist keine FOP, sondern unser Leben. Wreck-Ball ist schön in unserer ganzen Mission. Ich bewege mich mit leerem Blast und der Schub für die Idiotie. Sei doch lieber kämpfen, sonst begreift es ja nie. Das ist keine FOP, sondern unser Leben. Wreck-Ball ist schön in unserer ganzen Mission. Ich bewege mich mit leerem Blast und der Schub für die Idiotie. Sei doch lieber kämpfen, sonst begreift es ja nie. Endlich sind wir nie los, setz mir das weg. Ruf in die Entfernung vor, um Menge, das ist Dreck. Bin die Brücke Crew, dann gehe das System. Das ändert sich für 3 Millionen und das ist ein Land. Das ist das nicht besonders schön, wie könnte es anders sein? Die Verstand sind Probe, um für uns zufrieden sein. Warum wie wir Götter und wie wir gehen zur Wahl? Auf dem Zügel und Zett, ja, dann schalt sich alle mal. Das ist keine FOP, sondern unser Leben. Rock'n'Roll ist schön in unserer ganzen Vision. Ich bewege mich weg mit leerem Blast und der Schub für die Idiotie. Sei doch lieber kämpfen, sonst begreift ihr es ja nie. Das ist keine FOP, sondern unser Leben. Rock'n'Roll ist schön in unserer ganzen Vision. Ich bewege mich weg mit leerem Blast und der Schub für die Idiotie. Sei doch lieber kämpfen, sonst begreift ihr es ja nie.